und herzlich willkommen zur Pendlerpauschale zur 17. Heute ist der 19.06.2013. Mein Name ist Alex und heute geht es um ein Experiment. Und zwar habe ich die folgende Aufnahme in einem Auto gemacht, einem fahrenden Auto. Die Geschwindigkeit variiert dabei von, ich meine, es waren 60 bis 220. Dementsprechend ist natürlich auch die Geräuschkulisse im Hintergrund. Mal sehen, was Auphonic daraus macht. Bin gespannt. Also, es geht um diverse Themen. Es sind viele Leute im Auto. Ja, hört doch einfach mal rein. Viel Spaß dabei. Gut, also jetzt waren wir aber stehen geblieben. Was studierst du? Die Meinung hier war, die Sahara verbreitet sich. Richtig. Nee, das ist ein Zwischending aus Humangeografie und Sozialforschung. Humangeografie? Also, weißt du, ein bisschen physische Geografie hast du noch mit drin. So Mensch-Umwelt-Beziehungen und Landnutzung und so. Und dann hast du noch ein bisschen Soziologie und so Kram. Und dann lernst du noch ein bisschen Sprache. Und dann habe ich noch nebenbei Wirtschaft. Du kannst Afrikaans. Ja? Du kannst Afrikaans. Afrikaans? Nee. Nee, ich wollte mehr nach Westafrika, denke ich. Wie bist du auf den Studiengang gekommen? Ursprünglich wollte ich mal Geografie studieren. Ja. Dann wollte ich Wirtschaft studieren. Und dann das? Dann habe ich. Also, ich war 9 Monate in Gambia. Ah, okay. Danach. 9 Monate warst du schon da. Respekt. Dann wollte ich Wirtschaft und Entwicklung studieren. Das habe ich auch ein Jahr gemacht. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann bin ich doch wieder zur Geografie zurück. Schön. Ein Jahr hast du was studiert? Internationale Wirtschaft und Entwicklung ist das. Das ist so ein bisschen, also in Bayreuth haben die voll viele Studiengänge, so Philosophy and Economics, internationale Wirtschaft und Entwicklung und noch irgendwie so einen anderen, ich glaube irgendwie Economics and Governance oder so. Ja, krass. Was hast du studiert? Was? Ich studiere, der geht hier voll auf in der Rolle. Ja, wir müssen mal eben die Fronten klären, weil wenn wir hier alle mal eben einmal durch haben, dann werde ich mal sagen, was ich gemacht habe. Weil ich stelle gerade fest, aber dazu kommen wir gleich. Du studierst was? Ich studiere noch Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Produktion, Logistik an der Hochschule Emden. Emden, okay. Im 6. Semester, zurzeit Praxisphase. Gerade auf dem Weg zur morgigen Praxisphasenvorstellung. Kleines Referat halten. Deshalb sitzen wir hier mit dem Mikro. Auch an der FH? Richtig, Emden. Ja, ja. Das hier. Und gab es da irgendwie bei VW keine Plätze oder warum bist du hier? Du bist doch hier in Porsche Leipzig, ne? Richtig. In VW gab es nichts oder wolltest du zu Porsche? Nee, ich wollte insgesamt raus aus Emden, weil ich auch gebürtiger Emner bin. Ah. Du wolltest raus aus Emden? Naja, mal in Osten mal was Neues kennenlernen. Ne? Und Porsche ist ein attraktiver Arbeitgeber. Oder, Kollege? Sag jetzt nichts Falsches. Also, ich bin extern dort. Ich komme nicht in den Genuss der Vorzüge dieser Firma. Sie wirbt sehr stark damit, dass sie alles für ihre Mitarbeiter tut. Ich gucke mir mein Umfeld an, was direkt bei Porsche beschäftigt ist. Katastrophe. Und stelle fest, ich frage mich wirklich, warum ich mit meinem Know-how nicht direkt angestellt bin. Nun gut. Also, das. Also ich zu meiner Person, ich komme aus dem Handwerk, ich habe nicht studiert, habe bis zur 10. Klasse auch keine Bock oder bis zum Ende meines Realschulabschlusses nie Lust auf Schule gehabt, habe dann meine Ausbildung aber mit einer sehr guten Auszeichnung bestanden, habe dann durch einen Alkoholunfall eine etwas längere Pause einlegen müssen und in der habe ich mir dann überlegt, dass ich mal zur Meisterschule gehe. Somit bin ich jetzt Installateur und Heizungsbaumeister. Ja. Also einer, der wirklich was kann und nicht nur. Genau. Ich fuchse mich jetzt in die Theorie hinein, weil das Praktische, das haben wir alles mal gemacht. Sicherlich nicht alles, aber ich komme halt aus den Basics. Und du hast wahrscheinlich den richtigen Weg gemacht. Das denke ich mir jetzt meistens auch gerade. Ja, ich merke nur jetzt, dass die ganzen Hoshis, die da um mich rumsitzen, dass die alle studiert sind, überhaupt keinen Plan haben. Und ich da nicht rankomme, weil die halt mit ihrem blöden Studium oder mit ihrem Titel dann halt immer zacken weiter sind als ich. Und ich muss halt durch Leistung überzeugen. Studieren heißt nichts wissen. Ne? Also das muss nicht, das Gegenteil. Genau, das muss nicht bedeuten, dass er jetzt ja ein Studierter ist, dass er irgendwie auch ein Schlauer ist. Nein, nein, ich merke nur, es wird alleine in der Stellenausschreibung wird schon vorausgesetzt, ein Studium so und so. Das ist das grundsätzliche Problem in Deutschland. Es geht hier nur um Titel sammeln. So. Das war auch das Problem an dem Studiengang. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich 3 Jahre studiere und am Ende bin ich nicht schlauer als vorher. Wirklich. Jetzt. Also ich habe es gemacht, ich habe schon, wie gesagt, ich habe als Handwerksmeister gearbeitet, habe dann in Bremen Luxusbäder verkauft, also die richtig High-End-Bäder. In Bremen? Ja. Kennst du deinen Konkurrenten Heiko Westermann? Nee, der verkauft auch Luxusbäder, aber in Oldenburg. Also ich habe da dort im Handel gearbeitet, so okay. Einfach um die Brücke zu schließen zwischen Handwerk und dann quasi das Kaufmännische, was auch immer vorausgesetzt wird, das habe ich dann dort auf praktischem Wege in 3 Jahren erlernt. Mhm. Weil das kann Handwerker eigentlich nicht, so wie ich es dort im Handel gelernt habe. Also eigentlich quasi habe ich eine bezahlte Ausbildung im Handel gemacht. Ja. So, und um mein Portfolio jetzt zu erweitern, habe ich die Chance gehabt, jetzt hier diese Stelle zu bekommen. Mhm. Ist örtlich überhaupt gar nicht so meine Sache, weil ich baue gerade. Aber ja, was macht man hier? Du baust selber gerade? Ja. Haus? Ja. Cool. Aber was macht man hier alles für ein paar Kröten? Und vor allem natürlich, also wollte ich mir die Referenz Porsche in meinem Lebenslauf nicht ganz ergehen lassen. Also ich sag mal, so eine Chance kriegt nicht jeder. Und da wäre ich jetzt doof gewesen, hätte ich nicht ja gesagt. Und außerdem ist das jetzt, also quasi vom Handwerk in die Industrie der Schritt. Also den Schritt in den Handel habe ich gemacht, jetzt kommt noch Industrie. Industrie ist total. Also das hat wieder was mit Arbeiten zu tun. Ja, also es ist für einen Handwerker schwer, die Industrie nachzuvollziehen, weil da wird echt mit Kohle rumgeaßt. Das ist irgendwie nicht. Das ist echt nicht normal. Also das kann sich kein normaler Handwerker erlauben. Irgendwie. Alleine jetzt in dieser Lackiererei. Wenn man da rumläuft, da werden Löcher gebohrt, dann wird das zugemauert und danach, nee, doch, wir bauen das Loch doch nochmal. Dann wird das. Gebohrt, war an der falschen Stelle, wird wieder gebohrt und dann, also das könnte sich in der privaten Wirtschaft wirklich keiner erlauben. Decken werden vom Trockenbauer gemacht, dann sind die zu tief, dann wird das alles wieder weggerissen, dann wird das, also das ist der Wahnsinn. Naja. Was, naja? Das ist eine Katastrophe. Ja. Ja, ja, sag ich, also ich gebe dir da recht. Aber es ist interessant, das Ganze mal mitzumachen und auch mal zu verfolgen, weil ich sag mal, die Dimension dort, das ist immer ein Projekt, da geht es um 500 Millionen Euro. Mhm. Hauptsache ausgegeben. Schon ein Sümmchen. Ja, also ich meine, es bewegt sich da ja auch was, das ist ja, nicht von der Hand zu weisen. Also nicht wie Berlin. Nee, nein. Es geht voran, aber. Es geht voran, ja. Aber du hast die Fehler auch schon gefunden, oder was? Finde den Fehler am rechten Bild. Ja. Ich stehe unter Geheimhaltung, ich darf nicht so viel preisgeben. Oder da stehe ich auch. Löscht den letzten Part. Nimmst du überhaupt noch auf? Oh. Klar. Boah, ich habe letztens ein Interview gemacht. Und das hat auch perfekt aufgenommen, aber ich habe das Ding nicht ganz verstanden und habe das dann einfach ausgeschaltet und dann war alles wieder weg. Du interviewst auch? Nee, ich musste Sozialforschung. Sozialforschung? Also jetzt in deinem Studium? Ja. Worum geht es? Ja, so probeweise. Was hast du dafür gemacht? Für deine Sozialforschung? Die Müllproblematik im Hofgarten in Bayreuth. Was hat das mit Afrika zu tun? Nicht so viel. Nee, das. Ich finde den Afrika-Schwerpunkt auch gar nicht so unbedingt notwendig. Ich finde es halt interessant, deswegen mache ich es auch gerne, aber eigentlich ist das Quatsch. Das finde ich ja. Afrika ist irgendwie. Ja, aber ich war noch in keinem Land von Afrika. Also nicht mal hier im nördlichen Part. Ja, es ist als. Und das ist so irgendwie ganz fremde Welt für mich. Ja, als Tourist ist es aber auch echt scheiße, habe ich gemerkt. Also in den Gegenden, wo halt Touristen sind. Das hast du in Gambia gemacht. Ja. Achso, da habe ich gearbeitet. Und war. Stiftung oder? Nee, das war so ein. Also wir haben einen Gambianer in Oldenburg. Und der konnte mich dann an seine Familie weitervermitteln. Dann habe ich bei denen gewohnt und habe mich praktisch dem einen angeschlossen, der bei der Regierung arbeitet. Und ja, dann war ich im Frauenbüro. Also im Ministerium für Frauenangelegenheiten. Ach du Scheiße. Ja. Weil ich meine, das ist doch kein Zuckerschlecken, was da abgeht, nee, oder? Nee, das ist nicht. Mit der Beschneidung und. Ja. Dann, ich glaube, ist das mit der. Also Afrika bin ich auch noch nicht gewesen. Das würde mich echt nochmal reizen. Ja, also. Such dir am besten einen, der dich an irgendjemanden weitervermitteln kann, den er schon kennt. Weil einfach so als Reisender ist es, glaube ich, echt kacke. Ich wollte ursprünglich da auch total viel rumreisen, hab das dann eine Woche gemacht und hab's mir dann wieder anders überlegt. Wieso? Keine Ahnung. Also in den Gegenden, wo die wissen, dass Touristen kommen, wirst du nur belabert. Und es gibt auch keine Infrastruktur jetzt richtig, um zu reisen. Also entweder du kannst bei Leuten unterkommen, die du kennst, oder halt in einem super teuren Hotel, aber das wollte ich auch nicht. Aber so Couchsurfing, gibt's da nichts? In Gambia? Ja, ich hatte tatsächlich einen, der hat zwei Häuser weiter gewohnt, der hat das gemacht. Das hat auch funktioniert. Also ich stelle gerade mal fest, du siehst zwar sehr gedresst aus, aber hast durchaus eine verrückte Art an dir. Couchsurfing hätte ich jetzt... Der Rest ist nur für die Arbeit. Achso, ja, okay. Kann ich verstehen. Das ist eine gute Einstellung. Ja, ich hätte auch echt Schiss, ey. Ich meine, wir hatten schon, als wir damals unterwegs waren, haben wir uns dann schon, weil das gerade so unruhig in Kolumbien war, sind wir da schon nicht reingereist. Ich habe eine Weltreise gemacht. Okay. Also Welt richtig umrunden, oder? Ja, nicht ganz. Ein halbes Jahr. Gestartet sind wir in Hongkong. Wie weit war unterwegs? Gestartet in Hongkong als Deutscher, wie geht denn das? Also, ja, London, Hongkong. London waren wir nur auf dem Flughafen. Achso. Dann Hongkong. Dann haben wir zwei Wochen dieses verrückte Hongkong reingezogen. Das war echt crazy. Also jedem Backpacker wird empfohlen, erstmal mit Thailand anzufangen, wo alles für dich gemacht wird. Und alle sich nur darum reißen, nicht in irgendein Hotel zu fahren. Oder irgendwo. Und. Scheiße. Heute ist aber echt viel los. Das ist schon der dritte, den ich sehe. Oh, mit dem Pony auch noch. Das war echt kacke, ey. So stand ich da auch. Aber los ist das. Da fährt man doch wenigstens mal ran, oder? So, von Hongkong sind wir dann nach Bali. In Bali sind wir dann voll ins Touristenghetto gekommen. Nach hier da Kuta Beach, da wo sie alle sind. Und dann sind wir über Land, und das war echt eine krasse Entscheidung, Java Sumatra mit dem Bus. Okay. Wow. Ich habe Gegenden gesehen, da haben wir nicht fotografiert, weil wir Menschen an den Straßenrändern gesehen haben, die nichts weiter hatten, außer das, was sie anhatten. Und wir waren, die Kinder kamen an und meinten so, oh, hier, guck mal, die sind weiß. Also wir waren zwei Wochen die einzigsten Weißen, weit und breit. Und haben dann auch echt so ein paar blöde Fehler gemacht, wie irgendwie in so einem... Aber das wussten wir auch nicht. Also der Bus sollte angeblich morgens fahren, so wurde uns das Busticket verkauft. Und da fährt der Bus erst, wenn er voll ist. Das ist scheißegal, was das für eine Uhrzeit ist. Der fährt erst los, wenn er voll ist. Und dann sind wir nachmittags um drei losgefahren und sind dann irgendwann tief in der Nacht in irgendeinem total kleinen Kaff angekommen. Boah, wo sich dann irgendwelche finsteren Gestalten um uns gerissen haben, wer jetzt uns die Kohle aus der Tasche ziehen kann. Das war echt, also Java war, es gibt auch schöne Ecken, aber wir waren halt in den Ecken, wo, wir haben die schönen irgendwie nicht gesehen. So, und Sumatra war dann echt eine Erholung. Sumatra sind dann ja auch schon wieder recht viele Muslime. Das heißt, da ist der Bildungsstand dann wieder eine ganze Ecke höher. Da hatten wir nur das Problem, als wir da waren, dass die Erde angefangen hat zu wackeln. Echt? Ja. Aber es ist zum Glück nichts weiter passiert. sind wir mit der Fähre von Sumatra nach Singapur. Das Wasser. Von Singapur sind wir ganz Malaysia hoch. Durch den Dschungel. Auf eigene Faust? Oder? Ja, alles eigene Faust. Also wir hatten nur die Flughäfen. Wie habt ihr gereist? Mit Bus, Auto, Fahrrad? Alles, also Fahrrad nicht. Also fest waren nur die Flughäfen Hongkong, Bali, von Bangkok dann nach Sydney, von Sydney nach Auckland, also Neuseeland, und dann von Auckland nach Santiago de Chile, und der Rückflug ging von Rio de Janeiro. Krass, das ist ja heftig. Ja. Das ist so ausgegeben, verdammt. Für das halbe Jahr, im Total 8 Scheine. Also ich sag ganz ehrlich, hätten wir ein Jahr gereist, hätten wir auch 8 Scheine bezahlt. Ja. Ja, weil das Teure am Reisen ist das Reisen. Wenn du dich in den Bus setzt und wenn du dann durch Argentinien gondelst und hast dann First-Class-Busse, wo du drin liegst, wo die dann zum Frühstück und dann zum Abendbrot bringen sie dir dann Whisky, damit du auch schläfst und so. Also das war schon schwer geil. Das ist ja heftig. So, und dann hast du natürlich immer das Problem, wenn du in einer neuen Stadt ankommst, erstmal brauchst du eine Unterkunft. Und ich bin mit meiner Freundin gereist, das heißt, ja, schnell. Mit einer Frau musst du zusehen, dass du schnell erstmal irgendwo wegkommst, dass du von der Straße runterkommst. Mit diesen teuren Rucksäcken, das fällt alles viel zu sehr auf. Diese Dinger müssen erstmal verschwinden. Ja. Danach kannst du dich viel besser bewegen, wenn du nichts mehr Schweres schleppst. Dann, so, und dann hast du immer das Problem, halt, wenn du in einer Stadt neu ankommst, du musst erstmal, wie gesagt, einen Platz zum Pennen finden. Idealerweise hast du vorher was übers Internet gebucht, das ist dann aber schweineteuer, also völlig überteuert als die ortsüblichen Preise. Mhm. Und halt, du brauchst irgendwas zu essen. Und wenn du dann, guck mal, da unten in Indonesien, da verstehen die auch kein Englisch. Das heißt, du versuchst dich an irgendwelchen internationalen Zeichen, Pizza Hut, McDonald's oder sowas zu orientieren. Ja, ist ja einfach so. Du gehst ja nicht einfach an der Haustür, nur weil da Töpfe im Fenster stehen, klopfst du da ja nicht an und nimmst dir da was zu essen. Man weiß ja nicht, wie es funktioniert. So, aber wenn du das hast du so nach, ich sag mal, nach 2-3 Tagen hast du es raus, wie es funktioniert. Und dann hast du auf einmal, wir haben zum Beispiel in Malaysia auf so einer Insel da, haben wir eine Woche, da hatten die ersten 2 Tage so viel gekostet, wie danach 1,5 Wochen. Weil wenn du dich guckst du dich um, wo gehen die Locals hin, wo baut die Oma abends ihre Terrine an der Straße auf, da setzt du dich dann einfach mit zu, die stellt dir für 10 Cent einen Teller voll mit Essen hin. Das kriegst du bei McDonald's nicht, das kostet auf der ganzen Welt das Gleiche. Das ist einfach arschteuer. So, und deswegen sage ich auch, also ich sag mal, in Summe muss ich sagen, für die Strecke, die wir gemacht haben, war ein halbes Jahr eigentlich zu kurz, weil wir waren sehr viel am Reisen. Oh, guck dir die Scheiße an hier, ey. Die Saale ist das, ne? Ja. Aussehen. Ey, sowas kennen wir bei uns oben gar nicht. Nee. Oldenburg, was liegt Oldenburg? Was habt ihr für einen Fluss? Hunte. Die Hunte, genau. Aber da ist nichts los. Kommt nur mal. Kommt da noch was vom Meer rüber? Nee. Wenn mal Sturmflut ist? Nee, ne? Ja, aber nicht sowas, ey. Ja, Elbe, auch alles. Die Leipziger haben anscheinend diesmal so gut gearbeitet, dass jetzt alle anderen das Problem haben. In Leipzig ist alles gut gegangen. Ja. Gar nichts passiert, ne? Ja. Aber ich glaube, da läuft das normalerweise irgendwo ab. Und jetzt haben die halt. Jetzt hat Magdeburg das Problem am Hals. Ja, Magdeburg davor, wo Saale und Elbe zusammenfließen, ne? Mhm. Da ist so ein ganzer riesengroßer Landstrich vollgelaufen. Jetzt auch gerade 2, die sind gestern losgefahren nach Alaska für 6 Monate. Das wäre auch geil. Was stelle ich mir so öde vor, Alaska? Das ist, glaube ich, ziemlich geil, wenn du nicht gerade im Winter da bist. Im Norden, ja, also haben die Sommer da jetzt. Aber in Summe bin ich wiedergekommen und muss sagen, diese Sicherheit, die Deutschland da bietet, wird man nicht so auf der anderen Welt finden. Zwar schimpfen wir Deutschen immer über jeglichen Scheiß, Autobahn nicht vernünftig oder. Das ist Meckern auf hohem Niveau, oder? Auf ganz hohem Niveau. Also ich sag mal, als mir das Auto kaputt gegangen ist, war innerhalb von einer Viertelstunde war die Feuerwehr da. Also, das habe ich. Ja, andere Teile der Welt, da kommt keiner. Ja. Das schon, aber ich habe jetzt. Vor Gambia haben mich natürlich auch alle gewarnt und hier gehen die nach 10 und alleine schon gar nicht. Und haben wir dann irgendwie im Endeffekt doch jeden Tag gemacht. Auch irgendwie nachts um 2 alleine durchs Dorf. Und da ist nie was passiert, oder da ist mir in Deutschland wesentlich öfter was passiert. Wirklich. Na gut. Aber gut, war auch ein kleines Dorf und da kennt man sowieso jeder jeden. Da gibt es auch solche und solche Ecken. Ja, bestimmt. Aber lustigerweise sind solche Ecken meistens da, wo sonst auch Touristen sind. Da sollte man nicht hingehen. Also Touristenpunkte meiden. Oder? Das war aber auch meine, also ich sag mal, das hatten wir auch relativ schnell raus. Okay. Grundsätzlich ab von den ausgetretenen Touristenwegen, weil da lernst du die Locals kennen. Du kriegst die Kultur viel intensiver mit. Die Leute bauen nicht irgendeinen Stand auf und wollen dir irgendwelche Messingfiguren aus China verkaufen. Also die... Nee, je weiter du davon wegen abkommst, dann kriegst du tatsächlich nochmal eine handgeknüpfte Kette aus so, in so einer Hütte oder so. Oder Bali auch, wenn du da von den Wegen weiter abkommst. Die haben so geiles Kunsthandwerk mit dem Holz. Das ist der Wahnsinn. Original Mahagoni. Ja. Die holzen auch ab, das. Oder Peru. Peru war eins der schönsten Länder. Die haben noch Felder, die sind so groß wie so die Grundfläche von so einem Container ungefähr. Dann guckst du so ins Land und das ganze Land sieht aus wie so ein bunter Teppich. Das ist so geil. Und vom Klima her halt wie bei uns, wenn du da oben in den Anden zugange bist. Nachts ist kalt, tagsüber schön klar, manchmal regnet es auch, aber es kann es gut aushalten, es ist nicht so heiß. Ja. Schlecht. Wann hast du das gemacht? 2007, 2008. Also nachdem du fertig warst, oder? Direkt nach der Meisterschule, ja. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil jetzt mittlerweile, und man kann so lange von so einer Reise zehren. Immer wenn dann alles so jetzt, wenn das so total stressig wird und man eigentlich gar nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist. Also das habe ich schon von mehreren Leuten bekommen, die so gefahren haben, die irgendwie ein bisschen weiter unterwegs waren. Aber auch gesagt, hat sich auf jeden Fall gelohnt, so ein paar Monate irgendwo in ein komplett anderes Land, so ein halbes Jahr auch so. Das wird man nie bereuen. So. Aber ich frage mich immer, ob das wirklich so ist, dass man das danach nie wieder machen kann. Das kommt auf die Lebensweise drauf an. Also ich habe, wie alt bist du? 23. Guck mal, da ist noch alles grün. Ja. Ich habe mich jetzt entschieden zu bauen. Das heißt, ich habe meine Seele an die Bank verkauft. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das regeln soll, meinen Abtrag zu zahlen. Ja. Und dann nochmal so einen Aufstieg zu wagen. Also noch dazu werde ich in 4 Wochen Vater. Echt? Ja, Glückwunsch. Ach, Mensch. Podcast. Das volle Programm, was? Oh, erzähl ruhig weiter. Ich habe nichts zu verbergen. Sag ja. Ich habe dir noch nicht meine Adresse gesagt. Ja, cool. Ja gut, wenn du erstmal Familie hast, ist das bestimmt schwieriger. Aber ich habe einen Kumpel, der hat Politik studiert. Der wohnt auch bei mir. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Der führt auch so ein vagabunden Leben. Weil man wechselt doch heutzutage sowieso öfter mal einen Job, nehme ich an. Und dann kann man doch einfach zwischen dem einen und dem anderen Job kannst du auch nochmal. Ja, aber wenn du so einen Kredit am Hals hast, ein Haus abbezahlen. Ja, okay. Das geht nichts. Ja, musst du vorher sparen. Ja. Dazu aber sagen, ich wohne nicht in einer Neubausiedlung. Also ich baue mir mein eigenes Paradies auf. Strand irgendwo oder so? Ja. Meine Freundin hat bei uns. Ich komme aus der Landwirtschaft. Mhm. Und ich habe quasi den Hof jetzt, bin dabei, den zu übernehmen. Super. Ja, geil. Naja, geil ist das alles nicht. Das ist schon arschvoll Arbeit. Und also meine Eltern leben dort auch noch. Mhm. Und ich habe mir da jetzt halt ein Haus drauf gebaut. Und meine Freundin hat dort eine Event-Gastronomie habe ich mit ihr zusammen aufgebaut. Sehr schön. Das Projekt läuft aber jetzt ein bisschen zweitrangig, weil das haben wir alles in Eigenarbeit erstellt. Und jetzt, wenn wir das Haus so weit haben, dass es ansehnlich ist, weil man muss dazu wissen, ich habe letztes Jahr am Vatertag habe ich ein altes Niedersachsenhaus, haben wir angefangen, dieses Niedersachsenhaus abzureißen. Mhm. Baujahr 1815. Mhm. Mit einer Grundfläche von 300 Quadratmetern. Ich dachte, das darf man immer gar nicht. Das war ja nicht unter Denkmalschutz. Okay. Außerdem war es von der Grund, ist, da wo ich herkomme, ist Moor. Ja. Das komplette Fundament war gebrochen. Ja. Es war einsturzgefährdet. Mhm. Okay. Und es war einfach nicht mehr zu retten. Also komplett gar nicht, als ich es abgerissen habe. Das habe ich in Eigenleistung abgerissen. Ich habe mir extra einen Bagger gekauft. Oh, geil. Ich wollte schon immer mal irgendwas Großes abreißen. Das musst du auch Spaß machen. Naja, gut. Also ich habe mir für schmales Geld so einen 12-Tonnen-Bagger gekauft. Mhm. Also nicht so ein Mini-Bagger, schon 12 Tonnen mit Ketten. Vom Baujahr 73. Das heißt, das ist nicht easy going mit Joystick, sondern man hat noch so richtige so Hebel. Wenn du da den ganzen Tag drauf sitzt, Alter, da hast du aber abends Muskelkater. Hast du ihn gleich gekauft? Ja, ich habe jetzt ausgerechnet. Das ist billiger. Ich habe Abrisskosten für das Haus hätte ich gehabt von 10.000 Euro. Mhm. So, der Bagger hat gekostet 5.500, Transport nochmal 300. Mhm. Diesel, glaube ich, 1.500 Euro für Abriss. Und dann, ja, man muss dazu sagen, ich habe auch 1.500 Kubikmeter Erdaushub gemacht. Also den Erdaustausch. Ich habe das Moor unter dem Haus, wo jetzt das neue Haus draufsteht, habe ich komplett dreieinhalb Meter tiefes Loch gebaggert. Alter. Und hab das dann, ja, 3 Monate habe ich Tag und Nacht auf dem Scheißding gesessen. Da brauchen die heute, wenn ich mir das bei Porsche angucke, für das Volumen, da brauchen die 2 Tage. Aber das Geld wäre dann weg gewesen. Jetzt habe ich halt, auch wenn die Kiste, entweder finde ich noch einen Verrückten, der so verrückt drauf ist wie ich, dass er das Ding nochmal jetzt kauft. Wenn ich mein Grundstück wieder angelegt habe, weil das sieht im Moment aus wie ein Himalaya-Gebirge. Und ansonsten sind halt 12 Tonnen Kernschrott. Alleine das ist, also es ist, das Geld ist nicht komplett weg. Nö. Kannst du halt bestimmt nochmal brauchen, oder? Ja. So. Ja, zur Not Schrotthändler wirklich, ne? Wie bitte? Zur Not Schrotthändler. Ja, klar. Sag ja, zur Not, aber ich sag mal, dann sind es immer noch, ich schätze, 2.000 Euro Schrott. Ja. So, das heißt, ich habe in Summe einen guten Deal damit gemacht und einen Haufen Arbeit damit erledigt. Meine Zeit kann ich jetzt nicht. Wobei mittlerweile, wenn ich die Angebote, ich hatte die alle liegen, ist mein Eigenanteil in Summe komplett fürs ganze Haus liegt über 100.000 Euro. Ui, ui, ui. Das ist ein Doppelhaus. Das ist auch für meine Eltern gleich mit. Ja. Cool, cool. Das kann ich in einem Jahr schon gar nicht verdienen. So. Also, lohnt sich das tatsächlich, wenn man sich rechnerisch hinsetzt? Also ich kann mir einen Stundenlohn ausrechnen, was sonst irgendein anderer hätte gekriegt. Ja, genau. Und das Geld, muss man jetzt ja noch weiterdenken, das Geld hätte ich ja auch finanzieren müssen. Und ja. Aber man vergisst den Faktor Zeit. Es geht dann doch eine Menge Zeit ins Land. Ja gut, ob du die Zeit jetzt dazu nutzt, dein eigenes Haus zu bauen oder irgendwo für einen Onkel arbeiten zu gehen, damit die Bank das Geld kriegt. Also, ja, doch, da habe ich mehr Befriedigung zu Hause, was zu tun und dann todkaputt ins Bett zu fallen. Als wenn du weißt, was ich für jemand anders so lang gemacht habe, Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ankunftszeit 22:15. Wieso muss man da mit dem Zug weiter? Ja, ich habe um 22:30. Das ist der letzte Zug, der nach Emden geht. Nix. Wobei war ja die letzte Tankstelle, glaube ich, um 10:30 zu. Ja. Und wir fahren schon sowieso nicht mehr. Morgens um 9, da ist der Tag dann schon im Arsch, wenn du um 9 erst anfängst. Und dann bis abends um 6, das heißt, du kommst nach Hause, da kommt auch keiner von deinen Kumpels mehr vorbei. Und freitags auch bis um 6. Das heißt, die Jungs, die bei mir, die auch aus dem Handwerk kommen, die um 12:30 Feierabend haben. So, und dann die Krönung noch oben drauf, samstags von 10 bis 2. Drei Jahre lang. Jeden Samstag, ja. So, da kam gar keiner mehr vorbei, weil auf dem Samstag entweder fängst du morgens um 8 an und dann ist um 3 der Grill an, dann ist mal gut. Aber du brauchst nicht glauben, dass wenn ich um 2:30 war ich dann ja auch erst zu Hause, bis ich mich umgezogen habe, war es 3, dass um 3 noch einer kam, der mir dann noch geholfen hat. Also das war am Anfang noch 1-2, aber... Tja. So, und jetzt morgen sind alle Jungs alarmiert, wenn Feierabend ist, gibt's eben... Stolle Brot und dann geht's ran. Ihr habt alle 4 Tage Woche, oder? Nee, du bereitest dich auf dein Referat vor, oder deine? Nee, ich hab 5, ganz normal, Montag bis Freitag. Aber ich muss halt, das ist eine Pflichtveranstaltung, ich muss zur Hochschule und da einem referieren. 10 Minuten halt eben vorstellen. Ja, das ist bei meinem Vater zum Beispiel, der ist halt keine Stunde nur am Theater irgendwie. Der arbeitet locker irgendwie 70 Stunden. Für mich ist diese Welt neu. Achso, ich mache das jetzt seit März. Ich brauche jetzt heute Abend, also ich sag mal jetzt, diese Fahrt ist jetzt zum Beispiel echt schon dafür gedacht irgendwie, um jetzt. Ja, aber wenn ich selber fahre und alleine, brauche ich teilweise. Ich stehe Freitagmorgen dann auf und muss erstmal klarkommen, dass ich zu Hause bin. Weil man ist dann. Ja, das sind zwei Welten. Ja. Eine ist zu Hause und das andere ist Arbeit. Aber vielleicht ist das auch, weil das jetzt so frisch ist, alles irgendwie. Ja, das ist aber auch nicht für jeden was. Einige gewöhnen sich dran, andere kommen damit nicht klar nach der Zeit. war's für heute. Vielen Dank an die beiden Christians und an den Janis für interessante Gespräche. Besucht uns doch auf der Webseite zum Podcast, und zwar pendlerpodschale.de. Hinterlasst Kommentare, hinterlasst Bewertungen auf iTunes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.